Vision zu spät, an die Wand mit euch, zeig es, wie es geht. Die 53. Reserve, die Mission der Franzosen unter Generalen. Der deutsche Mut, unerübtlich groß. Die 17. Division kommt das.